Helge Schneider hatte recht. So ein Katzenklo ist ganz nett. Die Katze kackt hinein und kratzt die Kacke ein. Helge Schneider hatte recht. Helge Schneider hatte recht. So ein Katzenklo macht froh, besonders wenn ganz frisch das Katzenklo gesäubert ist. Helge Schneider hatte recht. Helge Schneider hatte recht. Ein Katzenklo ist was Besonderes, ganz sauber muss es sein, dann kackt die Katze gern hinein. Helge Schneider hatte recht. Helge Schneider hatte recht.